Ich werfe Worte in den Wind, damit die Spreu vom Korn sich trennt. Bin unbefangen wie ein Kind, das noch nicht seine Grenzen kennt. Ich laufe meinem Schatten nach und springe über ihn hinweg. Ich balanciere auf dem Dach und suche nach dem rechten Weg. Das Laue hasse ich, trotzdem will ich mich am Feuer wärmen. Ich schaue nach den Sternen still, wenn alle anderen lärmen. Ich gehe weiter Schritt um Schritt und fühle mich dabei wie blind. Mit Händen greife ich in dein Haar, das mir wie Glück durch Finger rinnt. Beim Übers Wasser gehen hol ich mir ganz nasse Füße. Von unserer Liebe koste ich das Bittere und die Süße. In deine Arme fliehe ich, wird mir die Welt zu groß. Baue mit dir aus klarer Luft manch wundervolles Schloss. Fragen gehen mir nicht aus, ich bleibe wohl ein großes Kind. Damit die Spreu vom Korn sich trennt, werfe ich Worte